Turn with me to the book of Deuteronomy. Vielleicht blättern wir ins fünfte Buch Mose. We see some promises that God gave Israel. Und da sieht man einige Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Having grown up hat. In America, ich bin in Amerika groß geworden. You know, and since the 60s, und seit den 60er Jahren, politicians have been trying to push God out of America. Haben die Politiker versucht, Gott aus dem Land auszutreiben. You know, since the Civil War in 1861, around that time. Und seit dem Bürgerkrieg in 1860, 61. You know, Darwinism started 1857. Der Darwinismus hat 1857 begonnen. Until that time, the Bible was taught in the universities. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Bibel gelehrt auf der Universität. Creation was taught in the universities. Schöpfung wurde gelehrt in der Universität. But suddenly a strong delusion is allowed in. Und plötzlich wird eine starke Verwirrung zugelassen. And suddenly America becomes secularized. Und plötzlich wird Amerika verweltlicht. And God is being pushed out, the Bible is being pushed out. Und Gott und die Bibel werden aus dem Land herausgedrängt. Since the 1960s, und seit den 60er Jahren, when it's not allowed to pray in school anymore, ist es nicht mehr erlaubt, in der Schule zu beten. You can look at every statistic in America. Und du kannst dir jede Statistik anschauen in den USA. Crime went up, die Verbrechensrate, went up, murder went up. I mean, it was Mord. Like, it's unbelievable. Es ist unglaublich. Das ist eine. You look at the graph, du schaust dir diese Grafik an. Prayers taken out of the school, der Gebet kommt aus der Schule. And that graph just climbed. Und diese Kurve geht nach oben. Murder, Mord, suicide, Selbstmord, abortion, Abtreibung. Every form of crime and evil just escalated. Jede Art von Bösen wird in die Höhe gekommen. Because righteousness exalts a nation. Denn Gerechtigkeit erhält eine Nation. But sin is a disgrace. Aber Sünde ist eine Schande. And the greatest disgrace, und die größte Schande, is to say there is no God. Ist zu sagen, dass es keinen Gott gibt. Number one, number two, zweitens, to reject his son Jesus Christ. Seinen Sohn Jesus Christus abzulehnen. You know, here in the West, we're living on a momentum. Hier im Westen leben wir mit einer bestimmten Geschwindigkeit. We don't even realize the momentum we're living in. Und wir erkennen gar nicht den Zug, auf den wir drauf sind. We don't even realize how God honors the fact. Und wir erkennen gar nicht, wie Gott die Tatsache ehrt, that the doctrine of the deity of Christ, dass die Lehre der Göttlichkeit Christi and the virgin birth, die Jungfrauengeburt und die Tatsache von Himmel und Hölle sind noch immer in der katholischen Theologie. Whatever else they believe, was immer sonst man glaubt, still there. Es ist noch immer this dort. Is still a Christian country. Es ist noch immer ein christliches Land. It is not forbidden. Es ist nicht verboten. I can go out to on the Kärntnerstraße. Ich kann auf die Kärntnerstraße a gehen. A police officer asks me, what are you doing? Ein Polizeioffizier fragt mich, was machen Sie da? Where's your permit? Wo ist Ihr Erlaubnis? And I say, I'm preaching the gospel. Ich predige das Evangelium. And he leaves me alone. Und er lässt mich in Frieden. I'm preaching the gospel. Ich lehre das Evangelium. God still honors that. There's a sense of righteousness here. Gott ehrt das und es gibt einen Sinn für Gerechtigkeit nach There's wie vor. An acknowledgement es ist ein Anerkennen of God. Of Christ, von Christus, even though there's no faith in the masses, obwohl die große Menge keinen Glauben hat, at least it has not been torn down and trampled. Zumindest hat man es nicht runtergerissen und ist drauf herumgetrampelt. We are living in an amazing momentum. Wir leben in diesem Fortbewegungs- and this momentum is dying. Und dieser Schwung, der stirbt. And in America, thank God that there's still godly politicians. Und in den USA gibt es nach wie vor ein paar gläubige Politiker. Whether we believe with, agree with some of their policies or not. Ob wir nun mit einiger ihrer Politik übereinstimmen oder nicht, ist still eine andere Frage. They make a public confession of Jesus Christ. Noch immer machen sie eine öffentliche Zusage an Jesus Christus. As I was in these churches, und wenn ich in Russland bei diesen Gemeinden they were war, asking me, please, Pastor Rob, look at our worship team. Und haben sie gesagt, Pastor Rob, schau dir unsere Anbetungsgottesdienste an. What we can do better. Und zeige uns, was wir besser tun We've können. All heard of the worship in Vienna, how wonderful it is. Wir haben über den Gesangsgottesdienst in Wien gehört und wie schön der ist. Thank you. We've all heard how wonderful your church is. Und wir haben von deiner Gemeinde gehört, wie schön sie ist. Do you know, I said, you could use another couple of microphones. Ich habe gesagt, ihr könntet noch ein paar Mikrofone brauchen. Yeah, we thought of that. Darüber haben wir gedacht. You see, it'll take us 3 months to save for one microphone. Naja, es braucht 3 Monate, bis wir so viel Geld haben für ein Mikrofon. For one mic. Für ein Mikrofon. Tomorrow we could buy 10 if we needed it. Morgen könnten wir 10 kaufen, wenn wir sie bräuchten. We could buy 100 if we needed it. Wir könnten 100 kaufen. Like the difference is like night and day. Ist Tag und Nacht. And I had such a burden in my heart. Und ich hatte so eine Last auf meinem Herzen. I thought, wow, we have the most wonderful church in Vienna. Wir haben die wunderbarste Gemeinde hier in Wien. We have such an unbelievable opportunity. Und wir haben eine unglaubliche Gelegenheit. And yet, do we recognize it like we really could? Und erkennen wir es so, wie wir es erkennen könnten? And I had such a burden in my own heart. Und ich hatte so eine Last auf meinem eigenen Herzen. To press on in faith. Um mich im Glauben fortzubewegen. Because this is the righteousness that exalts a nation. Denn das ist die Gerechtigkeit, die eine Nation erhebt. It's not a works righteousness. Es ist nicht eine Gerechtigkeit, die man sich erarbeitet. It's not morality. Es ist nicht Moral. It's faith. Es ist Glaube in God, an Gott, and faith in His Son. Und Glaube an seinen Sohn. This is the righteousness. Das ist die Gerechtigkeit. Bible school starts tomorrow. Die Bibelschule beginnt morgen. Jesus said, "Why do you call me Lord, Lord?" Herr Jesus sagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr? And do not the things that I say. Und tut nicht die Dinge, die ich euch sage. I will show you what a man is like. Ich zeige euch einen Menschen, who hears my word, der mein Wort hört, and keeps it. Und es hält. He's like a man who builds his house on a rock. Er ist ein Mensch, der sein Haus auf einen Felsen gebaut he hat. Digs deep. Er gräbt tief. Do you know how deep we have to dig? Weißt du, wie tief wir graben müssen? Through all the dirt of legalism. Durch all den Dreck von Legalismus, Gesetzlichkeit, dirt of emotionalism. Von Gefühlsduselei. Through all the dirt of traditionalism. Durch den Schmutz des Tradition. All the dirt of empiricism. Oder den Dreck der Erfahrungsweise. Oder Rationalismus. You've got to keep digging through it. Dort muss man durchgraben. It's been We've had our minds saturated with it. Unsere Sinne sind damit so gesättigt. And we dig deep. Und wir müssen tief deep, graben. Real deep. Ganz tief. Until we hit the rock. Bis wir auf diesen Felsen stoßen. And it takes effort. Und das macht Mühe. And that rock is Jesus Christ. Und dieser Felsen ist Jesus Christus. And his finished work. Und sein vollbrachtes Werk. He did it all for us. Er hat alles für uns vollbracht. And now we need to receive it. Und jetzt müssen wir das empfangen. To understand it. Um es zu verstehen. To walk in it. Um in darin zu gehen. Look at Deuteronomy chapter 28. In 5. Buch Mose 28. Verse 1. Vers 1. Now it shall be. Es soll sein. If you will diligently obey the Lord your God. Wenn du auf deinen Herrn Gott hörst. Being careful to do all his commandments. All seine Gebote zu tun. Now you can do his commandments and not go under the law. Du kannst seine Gebote halten und doch nicht unter Gesetz sein. Because you obey them in faith. Denn du kannst sie im Glauben bewahren. You don't look to yourself. Du schaust nicht auf dich selbst. But you look to Christ. Aber auf Christus. Husbands love their wives. Ehemänner liebt eure Frauen. You're kidding me. Du machst Scherze. They had this funny joke and I was laughing so hard at the Russians. Sie hatten einen lustigen Witz in Russland. And one of them was, what happened to, what happened, this guy didn't have an eye, didn't have an arm. Dieser Mann hatte weder Arm noch Auge. The guy said, what happened? You lost your eye, lost your arm? Was ist dir passiert? Du hast deinen Arm und dein Auge verloren. He says, well, I bet my wife my eye. I bet. Ich wette, ich habe eine Wette abgeschlossen mit meiner Frau. I bet her my eye. Ich habe mein Auge verwettet. That she couldn't cut off my hand. Ich habe mein Auge darauf verwettet, dass sie nicht meinen Arm abschneiden kann. What a sick joke. Das ist ein kranker Witz. We laugh so hard. Wir haben über diesen Witz. I had a few of my own sick jokes, you know? Ich hatte einige meiner eigenen kranken Witze und so haben sie mir diesen kranken Witz aufgetischt. I can't even say them here, you know? Ich kann sie hier in der Öffentlichkeit gar nicht sagen. They told me this one about a rabbit. This is kind of funny though. Das ist der lustige Witz über einen Hasen. It has nothing to do against anybody. It's just bitte wertfrei zu nehmen. The humor is this. Der Humor ist so. That we are not what we think we are. Wir sind nicht, was wir glauben, dass wir but sind. We think we're something we're not. aber wir glauben, dass wir etwas sind, and was wir nicht sind. Speak so boldly. Und wir sprechen so mutig. So there was a rabbit, also war da ein Hase. Who came along and he came to a pond. Und dieser Hase kam auf einen See. And there was a frog there, und dort saß ein Frosch. Sitting on a lily pad. Und dieser Frosch saß auf einem Lilienblatt. Now to laugh, you're going to have to really think. Also um zu lachen, musst du jetzt bitte mitdenken. Also, hör zu und nimm es nicht persönlich. Also da ist dieser Frosch auf einem Lilienblatt. And the rabbit said, und der Frosch sagt, der Hase sagt, how is the water? Wie ist denn das Wasser? And the frog said, und der Frosch sagt, what do you think I am? Was glaubst du, dass ich bin? A thermometer? Ein Thermometer? I am a woman. Ich bin eine Frau. Nobody laughs. I can't believe it. It's nothing. Here's the point. You didn't even laugh. I'm sorry. Here's the point. Here's the Tatsache. Here's the point. You are not what you think you are. Du bist nicht, was du denkst, dass du bist. I mean, they were roaring. Die haben gebrüllt vor Lachen. Nothing to do against women. Er hat natürlich nichts mit Frauen zu tun. The point was, people in Russia. Leute in Russland. Can only hope to believe there's something they will never be. Können nur hoffen, etwas zu sein, was sie niemals sein werden. Sad. Traurig. Righteousness exalts a nation. Gerechtigkeit erhebt eine Nation. And sin is its disgrace. Und die Sünde ist die Schande. And this sin und diese is Sünde ist unbelief. Unglaube. Now watch this. Jetzt hör zu. Be careful to do all his commandments. Sei vorsichtig, alle seine Gebote husbands zu halten. Husbands, love your wives. Männer, liebt eure Frauen. God's not telling me in my flesh to love my wife. Gott sagt nicht mir, meinem Fleisch, meine Frau zu lieben. The last commandment Jesus gave, das letzte Gebot, das Jesus gab, right before he was delivered over to the in the garden, kurz bevor er seinen Verrätern in die Hände gegeben wurde, I give you a new commandment. Ich gebe euch ein neues Gebot. This is it. Listen close. Jetzt hör zu. You love, du liebst, as I love you. So wie ich dich geliebt habe. So when you love, you think about me. Also wenn du liebst, dann denkst du über mich nach. Because all source of love comes from me. Denn alle Arten von Liebe kommen von mir. Do all his commandments which I command you today. Und halte alle seine Gebote, die ich dir heute befehle. The Lord your God will set you high above all nations of the earth. Dann wird der Herr dein Gott dich als höchst über alle Nationen der Erde stellen. Look at Israel today. Schau dir Israel an heute. Is Israel high above all the nations of the earth? Ist Israel höher als alle anderen Nationen der Erde? Is everybody looking at Israel and saying, we want to be like Israel? Schaut jeder Israel und sagt an und sagt, wir wollen so sein wie Israel. Bumper stickers, love a Hebrew today. Einen Bumpersticker, was heißt, liebe heute einen Hebräer. Praise the God of Israel. Und preise den Herrn Israels. In Bangladesch. Praise the God of Israel in Colombia. Preise den Namen Israels in Kolumbien. Do yourself a favor. Mach dir selbst einen Dienst. And have a Hebrew friend. Und habe einen hebräischen Freund. It's everything but that. Es ist alles. And he promised them, I will set you above the nations. Und ich verheiße dir, ich werde dich über die Nationen setzen. They are not above the nations. Sie sind nicht über den Nationen. I mean, just a few nations protect them, stick with them. Nur ein paar Nationen beschützen sie. By the hand of God, and the rest of the world despises them. Durch die Hand Gottes und der Rest der Welt verachtet sie. Why? Warum? Because they lack faith righteousness. Denn sie vermissen eine Glaubensgerechtigkeit. And yet God is still faithful with them. Und trotzdem ist Gott treu. Because he has a plan. Weil er einen Plan hat. Because one day, denn eines Tages, the country will cry out, wird ein Land ausrufen for a Messiah. Für den Messias. And the prophet Zechariah says, und der Prophet Zacharias sagt, and they will discern, und sie werden erkennen, the nail-pierced hands, die Nägel durchbohrte Hand, and they will mourn. Und sie werden jammern. They will mourn like never before. Sie werden Trauer halten, so wie niemals getrauert wurde. That they crucified Messiah. Dass sie den Messias gekreuzigt haben. Their own Messiah. Ihren eigenen Messias. Their righteousness will be restored. Und ihre Gerechtigkeit wird wiederhergestellt sein. But not quite yet. Aber nicht jetzt. Antichrist is still coming. Antichrist kommt. The worst is still coming. Das Schlimmste ist noch am Weg. The book of Revelations is still to be revealed. Und das Buch der Offenbarung wird noch entfaltet werden. A major persecution of Israel is still coming. Eine große Verfolgung in Israel wird noch kommen. And the Lord Jesus is still coming. Und der Herr Jesus kommt ebenso. But they will cry out to him. Und sie werden ausrufen. And God will lift them above all nations. Und Gott wird sie aus allen Nationen erheben. And Christ himself will rule from Jerusalem. Und Christus selbst wird herrschen von Jerusalem aus. Er kommt. But here we are today. Aber jetzt sind wir heute da. We are the body of Christ. Der Leib Christi. God can lift us up. Er kann uns erheben. Above the nations. Über die Nationen. Look at verse 13. Vers 13. The Lord shall make you the head and not the tail. Der Herr wird dich machen zum Kopf und nicht zum Schwanz. Look at verse 12. Und Vers 12. The Lord will open for you his good storehouse. Der Herr wird deinen guten Schatz segnen. The heavens. Den Himmel. Verse 11. Vers 11. The Lord will make you abound in prosperity. Und der Herr wird dir Überfluss geben. God can apply these to us. Gott kann das an uns anwenden. As a holy nation. Als eine heilige Nation. The people of God. Die Menschen Gottes. In another way he lifts us up. Auf eine andere Art und Weise wird uns erhöhen. We have a faith righteousness. Und wir haben eine Glaubensgerechtigkeit. And it exalts a church. Und das erhebt eine Gemeinde. Do you know what makes a difference between this church and some churches? Was macht den Unterschied zwischen dieser Gemeinde und anderen Gemeinden? It's called faith righteousness. Das macht eine Glaubensgerechtigkeit. I purpose in my heart. Ich habe bezweckt in meinem Herzen, wenn wir Botschaften vorbereiten, to never, ever niemals, look to the church, niemals auf die Gemeinde to look zu schauen to individuals to produce anything. Oder einzelne Personen anzuschauen, etwas hervorzubringen. It's a faith righteousness. Es ist eine Glaubensgerechtigkeit. Righteousness means I'm doing what is right. Gerechtigkeit heißt, ich tue das, was richtig ist. I'm doing what God wants. Was Gott will. And how can someone love their wife? Und wie kann jemand seine Frau lieben? As Christ loves the church. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Unless they're looking at Christ by faith. Wenn sie nicht im Glauben auf Christus schauen. Now look at this here. Jetzt schaut euch das an. Turn to chapter 26 just briefly. Kurz auf ins Kapitel 26 blättern. Look at verse 1. Vers 1. Then it shall be when you enter the land which the Lord God gives you. Und es soll geschehen, wenn du das Land kommst, as an inheritance, als ein Erbe, and you possess it and live in it, und du wirst es in Besitz nehmen und darin wohnen, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, which you shall bring in from your land, die du von deinem Land einbringst, that the Lord your God gives you. Das der Herr, dein Gott, dir gibt. Look at verse 5. Vers 5. Verse 4, then the priest shall take the basket from you. Und der Priester soll den Korb nehmen. This is your first fruit. Das sind deine ersten Früchte. Verse 5, you shall answer and say, und du sollst sagen, before the Lord your God, vor dem Herrn meinem Gott, my father was a wandering Aramean. Ein umherirrender Aramäer war mein Vater. He went down to Egypt, und er zog nach Ägypten, and sojourned there, und ging dort herum. Few in number, waren wenige, but there he became a great mighty and mighty nation. Und doch wurde er dort zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. With many people. Mit vielen Leuten. Now look, go down to verse 18. Vers 18. The Lord has today declared to you. Der Herr hat dir heute gesagt. To be his people. Dass wir seine Leute sein sollen. A treasured possession. Ein besonderes Eigentumsvolk. As he promised you. So wie ich versprochen that habe, you should keep all his commandments. Dass du alle seine Gebote hältst. What are the two commandments that the Lord gave us? Was sind die zwei Gebote, die der Herr uns gegeben hat? 1 John chapter 3 verse 21. 1. Johannes 3 Vers 21. We have confidence with God. Wir haben Zuversicht mit that Gott. We can ask anything. Dass wir alles bitten können. Because we keep his commandments. Weil wir seine Gebote halten. And those commandments are. Und diese Gebote sind. Believe in the Lord Jesus. Zu glauben an den Herrn Jesus. And love one another. Und einander zu lieben. This is the sin that is a disgrace. Und das ist die Sünde, die eine Schande ist. It's that we don't believe. Dass wir nicht glauben. We don't believe that our substance comes from God. Wir glauben nicht, dass unsere Substanz, unser Erbe so von Gott kommt. We don't honor God. Also ehren wir Gott auch nicht. When you go into the land, wenn du in das Land gehst, Jericho belongs to me. Jericho gehört mir. It's the first city. Das ist die erste Stadt. Nobody touches Jericho. Niemand wird Jericho berühren. You go in, du gehst hinein. You don't take a thing. Du nimmst nicht einen Bleistift in die Hand. Jericho belongs to me. Weil Jericho gehört mir. It was their tithe. Das war ihr Zehnter. Honor the Lord from the first. Wir sollen den Herrn ehren von unseren ersten. You know what honoring the Lord? Was heißt das, den Herrn zu ehren? From everything that we have. Von allem, was wir haben. Our time. Unsere Zeit. Sunday, the first day of the week. Sonntag, der erste Tag der Woche. Not anymore, it's the last day. Jetzt ist es der letzte Tag. But for the Christians, für den Christen, through the first centuries, it was the first day of the week. War dies der erste Tag der Woche. They gave their time to the Lord. Und sie haben ihre Zeit dem Herrn gegeben. You know, they went to church on Sunday night. Sie sind am Sonntagabend in die Kirche gegangen. They all worked all day. Weil sie den ganzen Tag gearbeitet haben. They celebrated in the evening. Und haben am Abend gefeiert. But watch this. Aber hör Here's zu. The sin da ist nun die Sünde, that brings disgrace upon a nation. Die Schande auf eine Nation bringt. There is no God. Erstens, da ist kein Gott. The fool says in his heart, there's no God. Der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen the Gott. The Christian says in his heart. Der Christ sagt in seinem Herzen. This is just coincidence. Ah, das ist Zufall. This is not necessarily the blessing of God. Das ist nicht notwendigerweise der Segen Gottes. Really? Aha. Do you think so? Glaubst du wirklich? God said to the priest Eli. Gott sagt zu dem Priester Eli 1 Samuel 2:20, im 1. Samuel 2:20, 30, er sagte, you honor me, du ehrst mich and I'll honor you. Und ich werde dich ehren. You dishonor me, du missachtest mich and I will dishonor you. Und ich werde dich missachten. Honor the Lord. Und so sollen wir den Herrn this ehren. So on my heart, und das war auf meinem Herzen, to honor the Lord. Den Herrn zu ehren. We have such an opportunity. Wir haben eine unglaubliche Gelegenheit, Möglichkeit, to have such an effect in this world. In dieser Welt einen Einfluss zu haben. To by honoring the Lord. Durch den Herrn zu ehren. We have books. Wir haben Bücher. We have bookstores. Wir haben Bücherläden. Music. Musik. We have opportunities to serve. Wir haben Gelegenheiten zu dienen. We have Bible college starting this week. Die Bibelschule, die diese Woche beginnt. To honor the Lord. Den Herrn zu ehren. By honoring his word. Indem wir sein Wort ehren. Some people you should really really consider Bible college. Manche von euch sollten wirklich die Bibelschule in Betracht ziehen. Dig deep. Grabe tief. Get past all those that humanistic opinion. Geh jenseits der menschlichen Verständnisse. Dig deep past all that rationalism. All dieser Rationalismus. All that, not all that, but a lot of the garbage that we learned. All dieser Unsinn, den wir gelernt haben. Rationalism and all these isms, philosophies. Diese Isms, die wir gelernt haben. Colossians chapter 2, verse 8. In Kolosser 2, Vers 8. Beware of philosophies. Habe Acht auf diese ganzen Philosophien. Because they take you captive. Denn sie verdrehen dir das Hirn. And we believe something that's not true. Und wir glauben etwas, was nicht wahr ist. But a faith righteousness. Aber eine Glaubensgerechtigkeit. Because I believe his word. Weil ich sein Wort glaube. And I believe if I honor God, und ich glaube, wenn ich Gott ehre, he will honor us. Wird er mich ehren. We have a radio program in St. Petersburg. In St. Petersburg haben wir ein Radioprogramm. Tuesday night. Am Dienstagabend. The listening audience is 40 million people. Und die Zuhörerschaft sind 40 Millionen Leute. Can possibly listen to that station. Sie können, haben Gelegenheit, dieser Radiostation zuzuhören. The blessing that we can be in Vienna. Der Segen, den wir sein können in Wien. With just a little more diligence. Mit ein bisschen mehr Fleiß. To our faith. In Bezug auf unseren Glauben. 2. Peter chapter 1. Im 2. Petrus Kapitel 1. Be diligent. Sei fleißig. To add virtue to your faith. Um Tugend deinem Glauben zuzufügen. Be diligent. Sei fleißig. Add virtue. Und deinem Glauben Tugend that zuzufügen. That means be proactive. Das heißt, proaktiv zu sein. That means when you're in the boat, das ist, wenn du im Boot bist and suddenly, und plötzlich look, da schau. Gosh, unglaublich. It's a ghost. Ein Geist. No. Nein. It's the master. Es ist der Herr. He's walking on the water. Und er geht auf dem Wasser. And everyone's just looking there. Und alle schauen gebannt über dieses dieses Wasser. Nobody's adding virtue to their faith, they're just like in faith. Niemand fügt Tugend hinzu zu seinem Glauben. Wow. But Peter, aber Petrus, Matthew 14:28, in Matthäus 14:28, Peter adds virtue to his faith. Petrus fügt Glauben hinzu. This is why he probably wrote this. Tugend hinzu zu seinem Glauben. Deshalb add hat er geschrieben. Virtue. Don't be like the 11 other guys in the boat with me. Füge Tugend hinzu. Sei nicht wie die anderen Elfen. Peter boat. Says. Petrus sagt. Hey, hey, Lord, if that's you, Herr, wenn du das bist, and ask me to come out, dann frag mich und ich komme. Come on out. Komm zu mir. He starts climbs right out of the boat. And he's just walking on the water. Er geht aus dem Boot heraus und geht zum Herrn auf dem Wasser. Und er geht dorthin über die Welle. And starts to sink. Und er erkennt, dass er am Wasser steht. This is what we want. Aber das wollen wir. Adding virtue to our faith. Tugend zu unserem Glauben hinzuzufügen. Not saying this is good enough. Nicht zu sagen, ah, das ist schon genug. Do you realize that we could have 4 services a weekend? Erkennst du, wir könnten 4 Gottesdienste in der Woche haben? We could buy this building. Wir könnten dieses Gebäude kaufen. Cash. I'm saying no credit, just cash. Wir könnten das Gebäude einfach Geld auf den Tisch kaufen. We go to the owner and say, we got cash. Wir gehen zum Eigentümer und sagen, wir haben das Geld auf den Tisch. We go to the building, the Baumeister. We want to build 2 more floors on this building. Baumeister und sagen, wir wollen einen Turm bauen. We want to have a school. Wir wollen einen Schlüssel bauen. Thank you. 3 more. That's virtue. That's virtue. Das ist 3 Tugend. More floors. Drei Ebenen. Thank you. We want to have a Christian school in this area. Eine christliche Schule in diesem We want to have Bereich. A chapel. Eine Kapelle. That sits 800,000 people. 800,000 Leute. But how do we get there? Wie kommen wir dahin? We add virtue to our faith. Wir machen Tugend zu unserem Glauben. We have an opportunity. Wir haben diese Gelegenheit. We can help these churches. Wir können den Gemeinden umherum helfen. The church in St. Petersburg has 5 satellite churches. Die Gemeinde in St. Petersburg hat 5 Satellitengemeinden. And they say there's people asking every day, we don't have people to send. Und die fragen jedes Mal, bitte kommt, wir haben keine Leute zum Schicken. People tithe, people give. Leute geben ihren Zehnten, geben Geld. But they're only giving rubles. Aber sie geben nur Rubel. And everything they buy is Western prices. Und was immer sie kaufen, hat den westlichen Preis. So a microphone in St. Petersburg costs as much as it does here almost. Ein Mikrofon in St. Petersburg ist genauso wertvoll wie hier. Es kostet genauso viel. People are working for a good income is like 90 euro a month. Ein gutes Einkommen sind ungefähr 90 Euro im Monat. So their tithe is like 8 euro. Also 8 Euro, im Monat, 5 Euro im 2 Monat. Euro. 2 Euro. 2 Euro? 2 Euro. I mean, we go to McDonald's and we spend 2 Euro like it's nothing. 2 Euro gehen wir bei McDonald's so verlieren. But what we can do, aber was können wir tun? And it starts with honoring the Lord. Und es beginnt, indem wir den Herrn ehren. Honoring the Lord for all that we have. Zuerst für das, was wir haben. Honoring the Lord by walking by faith. Im Glauben zu gehen. A faith righteousness. Eine Glaubensgerechtigkeit zu haben. In Romans chapter 9. In Römer 9. Verse 30. Vers 30. The Gentiles. Die Heiden. The nations. Die Nationen. They attained. Sie haben bekommen. The righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. But they weren't even looking for it. Aber sie haben sie nicht mal gesucht. And Israel. Und Israel. Who was looking for a righteousness. Die nach Gerechtigkeit gesucht hat. Did not get it. Hat's nicht gefunden. Because they tried to get it through the works of the law. Weil sie versuchten es zu erlangen durch Gesetzesgerechtigkeit. But not through faith. Und nicht im Glauben. And here we are today. Und heute sind wir We've da. Got the most amazing teenagers. Wir haben die unglaublichsten Jugendlichen in unserer Gemeinde. Walking by faith. Im Glauben gehen sie. Saying, God, you have a plan for my life. Und sagen, Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Everything that I have comes from you. Und alles, was ich habe, kommt von dir. I honor you. Ich ehre dich. With my time. Mit meiner Zeit. With my prosperity. Mit meinem Einkommen. In every situation. In jeder Gelegenheit. I'm walking by faith. Werde ich im Glauben gehen. I'm learning your word. Ich lerne dein Wort. I'm hiding it in my heart. Ich verstecke es in meinem Herzen. I'm putting it on little cards. Ich nehme kleine Karten mit. Little cards. I did this when I was 19 years old. Als ich 19 Jahre alt war, habe ich das I'm gemacht. I'm still doing it today, 44 years old. 44 Jahre alt und ich mache das noch immer. Young. Here I am. I've got the word hidden in my heart. Das Wort in meinem Herzen versteckt. I'm meditating day and night. Tag und Nacht denke ich drüber nach. What is that? Was ist das denn? It's called faith righteousness. Das nennt man Glaubensgerechtigkeit. And it gives me a capacity to add virtue. Und das gibt mir Gelegenheit oder Kapazität, Tugend hinzuzufügen. Lord, is that you out there? Herr, bist du das da draußen? Is that you that I hear? Bist du das, den ich höre? Are you speaking to my heart? Sprichst du zu meinem Herzen? Then say, come. Dann sage, komm. Come. Und Jesus sagt, komm. Get out of my way. Geh weg. On weg. The water. Ich bin auf dem Wasser. I'm walking on the water. Ich gehe auf dem Wasser. We're walking on the water as a church. Und als Gemeinde, als Ganzes gehen wir auf dem Wasser. In faith. Im Glauben. What are those people doing? Was machen diese Menschen? Walking by faith. Die gehen im Glauben, verstehst they believe du nicht? That God is sie glauben alive. An Gott, dass er lebendig they are ist. Trusting him. Wir vertrauen they're auf ihn. Looking to his promises. Sie schauen auf seine Verheißung. He's testing them. Und er versucht, but oder er they're testet saying sie. Job 13, 15. Aber Hiob 13, 15. Though he slay me, I will trust him. Wenn er mich auch umbringt, werde ich ihm vertrauen. Who are these people? Wer sind diese Leute? I've never seen anybody like them. So wie die kenne ich niemanden. They're just growing and rising, wachsen and growing. Und wachsen. They got a school. They're going to have a university. Schule und they've got churches everywhere. Und Gemeinden überall. I even heard that the president of country is visiting. Ich habe gehört, der Präsident des Landes besucht that's sie. A faith statement. Das ist ein Glaubensstatement. Add virtue to your faith. Das ist das Tugend I want Glaubens. The prime minister to come to our church. Der Kanzler soll bei uns sein. How many will say amen? Wie viele sagen Amen, amen. Dazu? And all those people who are living here black will leave the church. I'm praying for Jeanne de Marie. Ich bete für die Jeanne Marie. We're praying for Hermann Mayer. Für Hermann Mayer sogar. He's gonna sit there one day, Hermann Mayer. Eines Tages könnt ihr euch vorstellen, what's Hermann the other guy, Fritz something or Franz? Franz Klammer. The other guy, Franz Klammer? Franz Klammer. Is he still alive? Yes. Franz Klammer. Franz Klammer wird auch Franz kommen. Franz Klammer, come on, we're praying for these people. Wir werden für diese Leute beten. These people are. You're asking for big things. Du bittest für große Dinge. He said, "Greater things shall you do than I." Ja, du hast Jesus hat gesagt, größere Dinge werden wir vollbringen. Anything you ask in my name, alles was du bittest in meinem Namen, werde ich tun. Ask, bitte. And we ask. Und wir bitten. By faith. Im Glauben. That's faith. Righteousness. Das ist Glaubensgerechtigkeit. And that exalts a nation. Und das erhöht eine Nation. It exalts a church. Es erhebt eine Gemeinde. To a place where it can serve. Zu einem Zustand, wo sie dienen and minister. Kann und dienen. This is what I want to live. Und so will ich leben. This is the way I'm living. Und so lebe ich auch. This is the way we're living. Und so leben wir. I can just encourage us all the more. Und ich kann euch alle nur dazu ermutigen. Don't miss services. Bitte vermisst keine Gottesdienste. You don't underestimate unterschätzt nicht the power of a church service in your life. Die Kraft eines Gottesdienstes in deinem eigenen Leben. Teenagers, watch out for the world. Die Jugendlichen, habt Acht auf die Welt. 1. John 2:15. Im 1. Johannes 2:15. Love not the world. Liebt nicht die Welt. Neither the things that are in the world. Und auch nicht die Dinge, die in der Welt sind. Anyone who loves the world. Jeder, der die Welt liebt. The love of the Father is not in them. Die Liebe des Vaters ist nicht in ihnen. Be careful. Seid vorsichtig. Time is short. Die Zeit ist kurz. We can be doing unbelievable things. Wir können unglaubliche Dinge tun. Life is like a vapor. Das Leben ist wie ein Hauch. Let's number our days. Und lasst uns klug sein, unsere Tage zählen. Let's add virtue to our faith. Und Tugend zu unserem Glauben zufügen. Amen. Amen. Let's pray tonight. Lass uns beten. If you're here tonight, you've never received Jesus. Wenn du hier bist und Jesus nie empfangen hast. If you died, wenn du stirbst, you have no security. Und du keine Sicherheit hast. No assurance. Keine Sicherheit, that you would be with God. Dass du mit Gott bist. So as we all pray together, wenn wir jetzt alle beten, we want to give you an opportunity, wollen wir dir eine Gelegenheit geben, to pray with us, mit uns zu beten, and say something like this. Und so ähnlich beten. God in heaven, lieber Vater im Himmel, Gott God im Himmel, in heaven, Gott yeah. im Himmel, receive me as your child. Empfange mich als dein Kind. I am lost. Ich bin verloren. I want to dig deep. Und ich will tief graben. through all the philosophies and durch all diese Philosophien und diese Ideen der Welt und will mein Leben auf einen Felsen stellen. Jesus Christ. Jesus Christus. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. All the wrong that I've done. Und all das Falsche, was ich getan habe. Cleanse me. Und reinige mich. Through the blood. Durch das Blut Christi. I pray. Ich bete. Save me. Rette mich. Forgive me tonight. Und vergib mir heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.